Ganz herzlich willkommen zu später Stunde und mit einer verkürzten Ausgabe unserer Sendung, in der es heute vor allen Dingen um eine fundierte Analyse des Iran-Krieges gehen soll. Und ich freue mich sehr, dass zwei, die schon seit langer Zeit unter Kompetenzverdacht stehen, das gemeinsam mit uns machen wollen. Zum einen Annette Meiritz, die über viele Jahre hinweg für die Kollegen vom Handelsblatt aus Amerika berichtet hat, der mit Juliane Schäuble von der Zeit ein wirklich brillantes Buch über die Allianz der neuen Rechten gelungen ist, schon ein bisschen her. Und die mal hier in der Sendung sagte, für mich ist Trump schon lange nicht mehr der Irre im Weißen Haus, der Diktator mit Konzentrationsstörungen. Sie wurde sogar zu einer Art Trump-Versteherin bis jetzt. Denn jetzt sagt sie, der Typ, der immer 80% einfach nur über seine Rhetorik lösen konnte, der mitreißen, der mobilisieren konnte, der verliert jetzt das erste Mal an Wucht, weil Rhetorik und Realität so weit auseinanderklaffen, dass man es einfach nicht mehr runterspielen kann. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und Daniel Gerlach ist bei uns, intimer Kenner der gesamten Region, schon eine Weile her, das auch er in einem sehr, sehr guten Buch beschrieben hat, was diese ewigen Kriege im Nahen Osten mit den Menschen gemacht haben. 3500 Jahre im Grunde Gewalt, Frieden, Geheimdiplomatie. Und jetzt diese völlig neue Lage, in der, so drückt er es aus, wir plötzlich an einem Punkt sind, dass die Weltgemeinschaft auf einmal eher geneigt ist, den Zusagen eines iranischen Mullah-Regimes mehr Glauben zu schenken als den Amerikanern. Und wer, fragte er, hätte sich jemals ausmalen können, dass Trump plötzlich fast noch unberechenbarer erscheint als Putin? Klar ist, Iran ging es nie darum, den Krieg zu gewinnen, sondern es ging darum, ihn nicht zu verlieren. Das ist ein großer Unterschied. Und die Frage ist, was bedeutet diese Logik für die Zukunft am Golf? Herzlich willkommen Ihnen beiden, Frau Meiritz. Schönen guten Abend. Danke. Frau Meiritz, vielleicht die erste Frage an Sie. Sie sagten nach dieser Androhung von Trump, ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass er das tatsächlich umsetzt. Es war ja martialisch, was da gesprochen wurde. Über das Auslöschen einer ganzen Zivilisation wurde geredet. Sehr vulgär, fand ich. Und Sie sagen, es ist irgendwie eine gute Nachricht, dass es dazu natürlich nicht gekommen ist. Aber die Welt steht trotzdem schlechter da. Warum? Also ich glaube, dieses Wort Wendepunkt, das ist immer schon so abgegriffen. Aber es ist ein Wendepunkt, was wir erleben für ihn, für die Welt, für Europa und für Donald Trump ist es ein Wendepunkt, weil quasi dieser Iran-Krieg, fast 6 Wochen Iran-Krieg entblößt hat, diese planlose Nicht-Strategie und auch, und das ist eigentlich für ihn, glaube ich, das Schlimmste, eine Art Überforderung des US-Militärs, der wichtigsten Militärmacht der Welt. Und dass ein Regime 13.000 Attacken dieser Militärmacht bislang überleben kann. Was ich damit meinte, dass ich nicht daran geglaubt habe, ist, er hat also diese Rhetorik, das muss man überhaupt nicht, also das war nicht nur martialisch, das war, also die Demokraten in den USA haben das auch genozidal genannt, also das, ja das ist nicht zu übertreffen. Ja. Ich würde auch immer unterirdisch, noch, ne? So redet man einfach nicht, wenn man der Anführer eines Landes wie die USA ist. Ja. Ich würde auch davor noch vor kompletter Entwarnung warnen, weil natürlich ist dieser Zeitraum von 2 Wochen, den Donald Trump in den Raum gestellt hat, wir wissen nicht, was passiert, aber für den Moment ist es eine Entspannung und zumindest eine Fensteröffnung in Richtung Verhandlungen. Das ist selbst während wir jetzt hier diese Sendung machen, ne, wissen wir nicht wirklich, ist die Straße von Hormuz jetzt offen, geht sie gleich wieder zu, was passiert da? Im Grunde sind Sie da bei J.D. Vance, der heute gesagt hat, diese Waffenruhe ist sehr zerbrechlich. Und dann hat er noch was nachgeschoben, das fand ich bemerkenswert, Trump sei ungeduldig. Donald Trump ist der ungeduldigste US-Präsident aller Zeiten. Wir müssen ja die 3 Motive mal nehmen, warum Donald Trump diesen Krieg an der Seite Israels begonnen hat. Das erste war Hybris. Also Donald Trump war 32, als das iranische Regime übernommen hat. Seit 47 Jahren wollen die USA das beenden. Stimmt, er wollte derjenige Punkt, 79, sein. Ne? Ja, er wollte derjenige sein, der es ist. Hybris, Selbstüberschätzung. Dann gab es eine brillante Rekonstruktion in der New York Times gestern, wie diese Entscheidung zustande kam. Und es gab Warnungen, Straße von Hormuz, Iran wird sich wehren. Und es gab alle, die lagen auf dem Tisch. Aber so wie die Autoren das brillant rekonstruiert haben, wollte er nur auf das hören, was er hören wollte. Und der dritte Grund war einfach Fehlkalkulation, dass sie halt dachten, der Iran, er hat schon mehrfach nur Verhalten zurückgeschlagen, wird er dieses Mal auch tun. Ich habe das gelesen, sind zwei White House Correspondents, die das gemacht haben. Maggie Habermann. Ewig lange Stück, aber nur dafür lohnt sich ein Abo. Ist tatsächlich so. Ne? Ja. Was waren sozusagen die Punkte, die Kipppunkte, die dann dazu geführt haben, dass er als erster US-Präsident dieses Abenteuer eingeht, von dem alle bisher gesagt haben, alles möglich, aber das definitiv nicht, nicht Iran? Also ich habe immer Iran als Ausnahme betrachtet, wenn es darum ging, ich werde keine Forever Wars, ich werde keine ewigen Kriege anzetteln. Schon in der ersten Amtszeit, als ich Berichterstatterin war, habe ich wirklich etliche Texte über eine mögliche Eskalation zwischen den beiden Ländern geschrieben. Es ist für Donald Trump am Ende auch eine persönliche Sache, weil wir wissen, dass er von Auftragsmördern, iranischen Auftragsmördern, ermordet werden sollte. Das heißt, es war immer auch eine persönliche Sache für ihn. Dann der Punkt, den ich schon gesagt habe, Hybris. Er hat zu schätzen gelernt oder er hat vielleicht auch überschätzt, was das Militär machen kann nach Venezuela. Er hat gesagt, er hat gesehen, es gab keine Todesopfer bei den Bombardements gegen Venezuela. Er hat von den Beratern... Es gab einige tote Kubaner. Die fallen immer hinten runter. Ich denke immer, richtig. 12 Leute, ne? Das ist vollkommen richtig. Und ich denke immer, das wird immer alles so weggenuschelt. Das sind Menschen, die haben Familien, die haben Kinder, die so, ne? Und die sind vollkommen jetzt nicht richtig. Aus strategischer Sicht des Weißen Hauses ist es eine andere Geschichte, aber ein sehr wichtiger Punkt. Aber was ich damit sagen will, Iran fiel immer so ein bisschen aus der Reihe, wenn es darum ging, er will keine Forever Wars anzetteln. Es gibt also eine gewisse Herleitung, wie er zu dem Punkt kam. Aber Fakt ist, was übrig bleibt, und darüber werden wir jetzt ja auch noch sprechen, was übrig bleibt, ist diese massive, massive Fehlkalkulation. Dass man allein nicht da, also dass das unterschätzt wurde, dass die Iraner die Straße von Hormuz schließen werden, das ist ja im Rückblick unfassbar. Trivial, ne? Ja. Eigentlich, dass die das machen würden auch. Ja. Wessen Fehlkalkulation war das? War das seine? War es Hexef, der Kriegsminister? Präsident. Ist schon klar, aber wer hat ihn da reingetrieben? War es Netanyahu? Also wir wissen von allen möglichen Rekonstruktionen und Menschen, die dicht dran sind und auch Beratern, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, dass natürlich dieser Wendepunkt durch Netanyahu kam. Wahrscheinlich, also es gab einen Besuch in Mar-a-Lago im Dezember, es gab einen Besuch im Januar in Washington und es gab sehr intensive Gespräche im Situation Room des Weißen Hauses. Und wir wissen im Rückblick, dass Donald Trump anscheinend sehr viel enger gekettet war an Netanyahu und am meisten auf ihn gehört hat. Netanyahu hat ihm sozusagen vermittelt, das iranische Regime wird schnell zu schlagen sein und du wirst alle deine Forderungen kriegen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Hexes gilt noch im Hintergrund als einer der am meisten Pro-Kriegsbefürworter. Und alle anderen waren deutlich skeptischer. Wir müssen dazu sagen, dass dieser Kreis von Menschen, die Donald Trump beeinflussen, sehr, sehr, sehr klein geworden ist. Also wir sprechen hier vielleicht von 5 oder 6 Menschen, Beratern, Top-Beratern, Ministern, die das Ohr von Trump überhaupt noch haben, was sich sehr unterscheidet von anderen Präsidentschaften, wo wir einen ganzen Apparat aus Pro, Contra, Für, Wider Entscheidungsabwägung hatten. Und vielleicht muss man ergänzen, J.D. Vance, der Vizepräsident, war am Anfang nicht dabei. Der wurde von diesen Briefings ausgeschlossen, beziehungsweise befand er sich im Ausland, als die Treffen mit den Israelis offensichtlich stattfanden. Er ist dann gekommen und soll in einem, beziehe ich mich jetzt auch auf die New York Times, in einer anderen Sitzung gesagt haben, ich bin dagegen. Aber wenn du das willst, dann unterstütze ich dich. Jetzt ist Vance, der wirklich sehr, sehr wenig außenpolitische Verhandlungserfahrung hat, auf einmal derjenige, der gemeinsam mit den bisherigen Verhandlungsführern Witkoff und Kushner, die gescheitert sind, in Islamabad antreten soll, um für die US-Regierung diesen Deal zu verhandeln. Der hat aber genauso wenig internationale Verhandlungserfahrung wie die beiden, die es nicht geschafft haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der sich jetzt hier in Position bringt und auch diese Situation trotz aller Loyalität ausnutzen könnte, zu sagen, auch die Republikaner halten Trump für nicht mehr zurechnungsfähig zum Teil. Und vielleicht ist das jetzt für mich die Chance, als Vizepräsident mich in Position zu bringen und das republikanische Lager zu übernehmen. Ja, interessant ist, ich habe gestern hinter den Kulissen mit jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sagte, Frau Meyritz, im Gegensatz zur ersten Amtszeit, in der er selbst getwittert hat, und das konnte man unter anderem daran erkennen, dass teilweise das mit der Rechtschreibung nicht so ganz perfekt war, lässt er mittlerweile twittern. Das heißt, diese Nachrichten setzt nicht er selber ab, sondern das sind Leute, die das für ihn machen. wäre ja eine interessante, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man einfach sagen, Ironie der Geschichte oder Pointe, weil er ja Joe Biden auch immer vorgeworfen hat, nicht selbst seine Gesetze zu unterzeichnen, sondern eine Marionette zu sein. Ich war also aus meiner Beschäftigung mit MAGA, mit republikanischen, auch Vertrauten von Trump, also interessant daran ist, dass diese Erzählung, dass Donald Trump selbst nicht mehr Herr aller Entscheidungen ist, schon länger kursiert. Was sozusagen in Korrelation damit geht, dass im Hintergrund natürlich auch schon die Nachfolgedebatte losgeht. Die wird natürlich spätestens nach diesen Zwischenwahlen akut losgehen. Aber sie ist jetzt schon da und sie ist auch schon seit einer Weile da. Und das ist natürlich alles, wir haben sozusagen den perfekten Sturm. Wir haben dieses Desaster des Irankriegs. Wir haben einen bald 80-jährigen Präsidenten, der gesundheitlich womöglich, also ich bin kein Fan von Ferndiagnosen, aber wir wissen, dass er gesundheitlich zumindest ein paar Probleme hat, die er ja auch eingeräumt hat. Und wir haben diese Nachfolgedebatte, die sich sowieso natürlich nach dem zweiten Amtsjahr aufdrängt. Also das alles wird dazu beitragen, dass solche, ob es jetzt Gerücht ist oder nicht, dass das natürlich zunimmt und auch die Vertrauenswürdigkeit von Donald Trump weiter untergräbt. Mhm. Herr Gerlach, Pakistan. Mhm. Wie kommt plötzlich Pakistan ins Spiel? Wie kam es zu dieser Vereinbarung? J.D. Vance, spielt der da schon eine Rolle im Hintergrund, bevor er sozusagen jetzt offiziell auf den Plan tritt? Wie kam es zu dieser Waffenruhe? Was wusste Trump vor allen Dingen, der ja vorher noch wütet oder wüten lässt, wie ich gestern vernommen habe? Was ja auch interessant ist, weil es eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass das ein kalkuliertes Wüten lassen war. Das denke ich auch. Also vielleicht zuerst zu einem zweiten Punkt. Spricht aus meiner Sicht viel dafür, dass Trump in dem Moment, als er diesen letzten Tweet abgesondert hat oder diese letzte Erklärung, die Zivilisation wird möglicherweise ausgelöscht werden, schon wusste, dass es einen Deal gibt, eine Vereinbarung gibt. Wenn ich das wusste, wenn ich diese Information hatte vor zwei Tagen, dann gehe ich mal davon aus, dass es sehr viele andere gab, die diese Information hatten. Sie oder hatten Hinweise die? Darauf. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Menschen, dem ich sehr vertraue, aus der Golfregion, der mir schon vor zwei Tagen sagte, die Iraner haben einer Vereinbarung zugestimmt, die für die Amerikaner machbar ist und die Amerikaner sind dafür offen. Das heißt, es gab im Grunde glaubwürdige Hinweise dafür. Zwei Tage? Also am vorgestrigen Abend. Ja. Aber das heißt ja, alle Nachrichten, diese unfassbaren Nachrichten, wurden alle vor dem Hintergrund geschrieben. Das ist eigentlich schon eine Vereinbarung. Natürlich hätten die Amerikaner dann jederzeit sagen können, wir stimmen dem nicht zu. Aber für Trump war, glaube ich, das Szenario, ich muss jetzt nochmal richtig auf den Tisch hauen, damit nachher die Geschichte sein wird, die haben das nur gemacht, weil ich ihnen so hart gedroht habe, dass sie sich vor mir beugen mussten. Und wenn Sie sich heute die Pressekonferenz anhören, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, die bedient auch nochmal dieses Narrativ und sagt, der Präsident war sehr tapfer, unsere Leute haben alle ihre Ziele erreicht und der Präsident hat sich durchgesetzt, als sie auch kritisiert wurde für diese Äußerung. Und dann hat sie im Grunde das gestärkt. Ich gehe davon aus, dass Trump das wusste und dass das auch im Weißen Haus bekannt war, dass dieser Deal auf dem Tisch lag. Und jetzt kommt der Punkt Pakistan. So, genau. Es ist wahrscheinlich, ich habe jetzt das Wort Deal benutzt. Das ist ja ein sehr inflationär benutzter Begriff in letzter Zeit, auch aufgrund der Personen, über die wir gerade sprechen. Es gibt ja noch keinen Deal. Es gibt einen sogenannten 10-Punkte-Plan, von dem selbst üblicherweise Eingeweihte nicht alle Details kennen. Und über die es sehr unterschiedliche Interpretationen gibt. Das heißt, wir können nicht von einem Deal reden, sondern wir können einfach nur von einer Verhandlungsgrundlage reden. Sie gehören offensichtlich sehr zu den Eingeweihten. Was steht da drin? Ich kenne diesen 10-Punkte-Plan nicht. Aber es lässt sich natürlich extrapolieren, Rückschlüsse aus den Äußerungen ziehen von den verschiedenen Seiten, was da drin stehen könnte. Und jetzt kommt der Punkt Pakistan. Aber nämlich, was kann da drin stehen? Dass eine längerfristige, nicht nur eine Waffenruhe vereinbart wird, sondern eine Art Nicht-Angriffsvertrag, also eine längerfristige vertragliche Garantie, eine Vereinbarung über die Nutzung der Straße von Hormuz und möglicherweise den Verzicht auf die nukleare Anreicherung, beziehungsweise ein Arrangement zur Verwahrung von spaltbarem Material. Dieser 408 Kilo, wie ich im Grunde Punkte, die... Vielleicht noch einen Schritt zurück. In der vergangenen Woche hat der ehemalige iranische Außenminister Javad Zarif einen Artikel veröffentlicht, sehr akademisch, in der Zeitschrift Foreign Affairs. Und Zarif wird diesen Artikel nicht veröffentlicht haben ohne Backing des iranischen Regimes, denn er sitzt ja in Teheran und sitzt hier als Vertreter der Islamischen Republik nach wie vor. Mhm. Und wenn man sich diesen Plan anschaut, dann kennt man, glaube ich, die Schmerzgrenzen und weiß, welches Verhandlungsangebot die Iraner da streuen wollten. Denn anders als behauptet wird, haben die Iraner sich natürlich verteidigt und haben auch keine Opfer gescheut, vor allem nicht auf der Seite der anderen. Aber das heißt nicht, dass sie kein Interesse daran hätten, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Denn die Amerikaner hatten militärisch sehr viele Erfolge und haben das iranische Regime und den Militärapparat sehr geschwächt. Jetzt zu dem Punkt Pakistan. Pakistan ist in der Tat ein interessanter Kandidat hier. Plötzlich tauchten die auf. Ja. Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif gehört diesem Peace Board an, was Trump vor einigen Wochen aus dem Hut gezaubert hat, zur angeblichen Lösung des Konflikts in Gaza. Und hat eine gute Chemie mit Trump, hat sich sehr an die Amerikaner auch rangeschmissen, weil er in seiner eigenen Rivalität, in seinem Kampf mit Indien, die amerikanische Unterstützung braucht. Pakistan ist aber auch, hat ein Verteidigungsbündnis auch mit Saudi-Arabien geschlossen und hat relativ gute Beziehungen zum iranischen Regime. Hat das iranische Regime auch zwischenzeitlich historisch gestützt in den Auseinandersetzungen mit Israel im vergangenen Jahr. Mhm. Jetzt ist Pakistan aber auch mit den Chinesen gut vernetzt. Und China spielt im Hintergrund, auch wenn die Chinesen das gerade gar nicht groß für sich in Anspruch nehmen und sehr, sehr low profile fahren, also auch in den Nachrichtenagenturen relativ wenig darüber berichtet wird, haben die Chinesen im Hintergrund wohl auch sehr großen Einfluss ausgeübt. Auf der einen Seite die Iraner unterstützt im UN-Sicherheitsrat, aber auch dahingehend natürlich Druck ausgeübt, weil sie ein großes Interesse daran haben, dass der Schifffahrtsverkehr und der Energietransport an der Straße von Hormuz läuft. Weil die Chinesen, das macht total Sinn, was Sie sagen, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig irgendwo im Hinterkopf, 90% des iranischen Öls nehmen die Chinesen ab? Ja, und es ist, glaube ich, ungefähr zu ziemlichen Spottpreisen. Aber genau. Nein, sie nehmen es ab. Und es ist, glaube ich, ein Achtel der Menge, die China braucht. Das ist auch für China nicht einfach mal eben so zu ersetzen. Ne? Diese Zahl weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein großer Bedarf. Übrigens auch andere Staaten Ostasiens. Aber die ganze Golfregion hat für China eine große strategische Relevanz, was den ganzen Handel betrifft und ihre ganze strategische Planung. Auch natürlich mit Hinblick auf Europa und Afrika. Die Golfregion ist extrem wichtig. Und hier sieht man, warum die Pakistaner auf einmal gute Beziehungen zu den USA, gute Beziehungen nach China, Beziehungen zu Iran, aber kein Land sind, was unmittelbar betroffen ist. Denn anders als die Staaten der Golfregion wurde Pakistan ja nicht von Iran mit Raketen beschossen. In diesem Fall nicht. Hat es auch schon mal gegeben. Aber insofern hatte Pakistan ein großes Interesse daran. Aber Pakistan wäre als Unterhändler alleine nicht in der Lage gewesen. Nur, was die Amerikaner auf keinen Fall wollten, nach meinem Dafürhalten, ist, irgendwie öffentlich zugeben, dass die Chinesen, ihr großer globaler Rivale, irgendeine Rolle dabei spielen, mit den Amerikanern einen Deal auszuhandeln. Vance hat das ein bisschen durchscheinen lassen. Trump auch an einer Stelle ein bisschen. Ja, ne? Aber es ist trotzdem. Naja, Trump wurde mehrfach danach gefragt und dann. Dann sagt er sowas in die Richtung, yes, I heard that, oder ja, das stimmt. Also er hat zumindest nicht komplett abgebügelt, was man ja auch noch mal im Hinterkopf haben muss, dass er wegen des Iran-Kriegs das Treffen mit Xi Jinping, was im April geplant war, verschoben hat. Und wenn die beiden sich jetzt aber treffen im Mai, kann ich mir durchaus trotzdem vorstellen, dass es eine Art Schulterschluss öffentlichen geben wird. Aber das ist natürlich jetzt sehr in die Zukunft. Also er wird sich damit nicht schmücken und er wird sich damit nicht brüsten. Aber er kann an anderer Stelle natürlich auch sagen, sein Buddy Xi Jinping auf der Weltbühne, jetzt hat man da an einem Strang gezogen. Das kann ich mir bei Donald Trump auch vorstellen. Wäre ein bisschen neu natürlich, weil schon bisher die Rivalität ganz klar Richtung China gerichtet ist und richtet es nicht gegen Russland. Trump, ja. Es ist tatsächlich zurückgefallen. Wenn wir einmal sozusagen über die Frage sprechen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, vielleicht hören wir uns einmal kurz den amerikanischen Kriegsminister an, Pete Hegseth. Für den ist die Sache relativ klar. Schauen Sie mal. Präsident Trump hat Geschichte geschrieben. Kein anderer Präsident hatte den Mut und die Entschlossenheit dieses Oberbefehlshabers. Trump hat das geschafft. Iran hat um diesen Waffenstillstand gebettelt. Operation Epic Fury war ein historischer und überwältigender Sieg auf dem Schlachtfeld. A capital V military victory. Präsident Trump hatte die Macht, die gesamte iranische Wirtschaft innerhalb von Minuten lahmzulegen. Aber er entschied sich anders. Er entschied sich für Gnade. Er verschonte diese Ziele, weil der Iran unter riesigem Druck dem Waffenstillstand zugestimmt hat. Operation Epic Fury, weniger als 6 Wochen. Eine klare Mission, entschlossenes Handeln, überwältigende Feuerkraft, America First, ein historischer Sieg auf dem Schlachtfeld. Ich frage mich immer, wer schreibt sowas? Und wie kann man das dann so vortragen, als ob man wirklich selber glauben würde, was man gerade erzählt? Auch gerne die, also ich dekodiere ja gerne solche Reden. Und was ganz wichtig ist bei allen amerikanischen Reden rund um Trump, auch bei Pete Texas, wir haben das Wort Mercy gehört. Keine Gnade. Gnade, ja. Also in biblische Sprache. Sehr wichtig. Wir wissen, dass, also ich finde das wirklich sehr interessant, wenn wir auch darüber reden, ob Donald Trump den Rückhalt hat für diesen Krieg, dass Pastoren, also evangelikale Pastoren im ganzen Land diesen Krieg tatsächlich loben und ihn erheben zu einem Kampf Christentum gegen den Islam. Und Hexes, und das verbindet auch Trump und Hexes gerade im Hintergrund. Das ist ein Nebenaspekt. Aber das ist ja super interessant. Das würde sozusagen erklären, warum er die Rettung des Piloten als Osterwunder. Im Grunde zu einer zum größten Comeback seit Lazarus gemacht hat. Das ist alles wichtig. Die Codio, das ist alles für die Anhänger. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Bindemittel. Also das nur mal neben diesem, natürlich auch noch interessant, dass er quasi schon davon spricht, dass die Operation vorbei ist, sondern gleichzeitig sagt er aber, wir bleiben in Alarmstellung. Ne? Also das ist ja auch alles wieder komplett widersprüchlich. Dieser Krieg ist ja auch nicht vorbei. Also das ist ja nicht mal eine Waffenruhe eigentlich, sondern man hat jetzt 2 Wochen sich Zeit genommen, um überhaupt über die Bedingungen zu verhandeln. Also wir können ja nicht, es gibt eine Waffenruhe, aber keine Waffenstillstandsvereinbarung. Ich glaube, wirklich der größte Vertrauen muss es schon differenziert sehen. Die Amerikaner haben militärisch viel erreicht. Und das amerikanische Militär ist auch nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und in den Briefings hat der Generalstabschef, wo immer wieder auch Optionen gegeben hat, gesagt, das und das können wir tun. Und wenn er gefragt wird, können Sie das und dann tun, dann sagt er ja. Das bedeutet aber nicht, dass der Generalstabschef irgendwelche politischen Empfehlungen gibt, ob man jetzt einen Angriff macht oder nicht. Denn das Militär kann logischerweise ja nicht die politischen Optionen anbieten, die notwendig sind. Klar. Und das das wäre eigentlich die Aufgabe des Verteidigungsministers. Aber da ist dieser Pete Hexeth nun wirklich nicht so in der Lage. Der große Vertrauensverlust ist aber nach meinem Dafürhalten anderer. Und der ist fatal in den Konsequenzen. Es könnte sein, dass die Amerikaner morgen wieder angreifen. Denn ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als Trump vor einigen Wochen die japanische Premierministerin bei sich im Weißen Haus hatte, da hat er geschwärmt über die Kunst des Überraschungsangriffs und hat sogar sich auf Pearl Harbor bezogen, also den Überraschungsangriff der Japaner 1941, die Amerikaner tief getroffen haben und in den Zweiten Weltkrieg gezogen haben. Ja. Da hat er gesagt, ihr habt uns ja damals auch nicht Bescheid gesagt. Das heißt, dieses Gerede, diese Kommunikation, dieses Auftrumpfen und gleichzeitig dann sich aber nicht an Vereinbarungen zu halten, das, glaube ich, ist tatsächlich der fatale Vertrauensverlust für die gesamte westliche Allianz, der daraus entsteht. Das ist wirklich präzedenzlos, dass jemand so redet wie Trump, ist eine Sache. Aber dass man aus laufenden Verhandlungen Angriffe führt, da müssen ja alle Seiten damit rechnen, dass das möglicherweise wieder passiert. Und deswegen denke ich tatsächlich, die nächsten 2 Wochen sind keineswegs auf Entspannung ausgerichtet, sondern es kann jederzeit wieder losgehen. Nicht nur von Seiten der Amerikaner, auch die Israelis, auch die Iraner spielen da ihre Rolle. Und das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, da gibt es einen riesigen Glaubwürdigkeitsverlust der Amerikaner. Und es kommt zur grotesken Situation, dass man eher geneigt ist, sozusagen den Zusagen eines Mullah-Regimes zu glauben, weil die im Zweifel an dem Punkt verlässlicher sind. Das ist eine absurde Situation und das ist wahrscheinlich zu kurz gewinnt, verlässlicher sind. Verlässlicher im Sinne von, die rüsten rhetorisch ab. Rhetorisch auch nicht unbedingt, aber nach sich eher auf diese internationalen diplomatischen Spielregeln stützen, für die sie auch für sich in Anspruch nehmen. Genau. Auf der einen Seite unglaublich repressiv, brutal und rücksichtslos zu sein und auf der anderen Seite aber sich zugute zu halten, dass man nach internationalen Regeln spielt. Auch alle Angriffe, die die Iraner da veranstaltet haben, sind ja in ihrer eigenen Weltsicht detailliert begründet. Warum man welches Land, welches Ziel angegriffen hat. Hinter allem steckt irgendeine Logik, wo man sich zugute hält. Wir verteidigen uns. Und das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, bei einem Teil der Weltbevölkerung, bei autoritären Staaten, aber auch bei den Nachbarn in der Region, die sich anschauen, wie Israel und die USA vorgegangen sind, verfangen. Es ist sogar so bei Staaten wie Ägypten oder der Türkei, die wirklich ein großes Problem mit Iran haben, auch mit der Machtprojektion, die Iran in der Region betreibt, irgendwie verfangen. Und das, denke ich, ist schon ein Pyrrhus-Sieg. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass hier irgendeine Seite gewonnen hat. Und wenn man sich auch die fatalen Konsequenzen für allen Seiten anschaut. Aber es ist eben tatsächlich so, dass das iranische Regime sich nach seiner Logik da behauptet hat. Wir können mal kurz hören, wie die sich geäußert haben. Ist sehr interessant. Schau mal. Es wird betont, dass dies nicht das Ende des Krieges bedeutet. Und der Iran wird das Ende des Krieges erst dann akzeptieren, wenn die vom Iran im 10-Punkte-Plan dargelegten Grundsätze anerkannt und die Einzelheiten in den Verhandlungen endgültig festgelegt sind. Unsere Finger bleiben am Abzug. Und sollte der Feind auch nur den geringsten Fehler begehen, wird dies mit voller Wucht beantwortet werden. Was heißt das? Also was sind die Knackpunkte in diesem 10-Punkte-Plan? Was ist der Schritt, den beide Seiten bereit sein müssen zu gehen? Also wahrscheinlich, aber Hormuz, atomare Abrüstung, ist es ja jetzt sogar die Rede davon, da spielt ja dann Trump wieder öffentlich mit, die Iraner haben in den Raum gestellt, eine Art Maut zu erheben für den Schiffsverkehr durch Hormuz, woraufhin Trump dann sagte, das können wir auch gern zusammen machen, ich beteilige mich gerne an den Einnahmen. Aber das sind so die, also atomare Abrüstung, Straßenbahn Hormuz öffnen und Raketensystemen. Und welche noch? Aber also der Iran verlangt ja auch Angriffe gegen den Libanon einzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Den haben wir da noch Zeit für. Aber die Sache ist natürlich, dass die Iraner aufgrund auch der Erfahrung jetzt verlangen, und das wäre etwas, was sie nie erhalten haben, obwohl sie danach immer gestrebt haben, in irgendeiner Form eine vertragliche Garantie, nicht angegriffen zu werden. Also ein Nicht-Angriffspakt. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass Iran selber rhetorisch ja immer die Amerikaner zum Feind erklärt hat, in eine etwas absurde Situation, dass man jetzt, es kann auch eine Chance für die Region übrigens sein, für die Sicherheitsarchitektur in der Region. Aber ich denke mal, der Preis, den man dafür bezahlen muss, ist in der gegenwärtigen Situation relativ hoch. Und ich denke nicht, dass diese Verhandlungen aufgrund dieser Forderung zum Erfolg führen werden. Das ich meine, die Situation gerade, ne? Der Iran bombardiert weiter Anrainerstaaten, Israel greift weiter im Libanon an. Die Straße von Hormuz ist zu oder auf, so genau weiß man das eigentlich nicht. Das heißt, das sind drei Player, die alle auf ihre ganz eigene Weise maximal unberechenbar sind. Ich frage mich jetzt auch, und vielleicht kann das Herr Gerlach auch noch ein bisschen erklären, also die Verhandlungen zum JCPOA damals, also zu dem Atomwaffenabkommen, Die haben Jahre gedauert und jetzt sozusagen haben wir diese Deadline von 2 Wochen, um zumindest ein Grundabkommen zu erreichen. Und dann gibt es auch noch in Washington gab es immer den Spruch, also jetzt ins Deutsche übersetzt, wenn man mit Donald Trump einen Handschlag macht, sollte man danach seine Finger zählen. Also ob man überhaupt mit jemandem wie der US-Regierung in dieser Situation, wie sie sich verhält, überhaupt eine Art Deal noch machen kann. Und natürlich aber auch von der iranischen Seite, weil wir wissen auch, und das muss man der Trump-Regierung an der Stelle auch mal zugutehalten, sie hat versucht, mit dem iranischen Regime über 8 oder 9 Monate lang zu verhandeln. Also nach den ersten Bombardements gegen die Nuklearanlagen und davor. Also es gab erstmals hochrangige Gespräche zwischen dem Iran und USA. Und da ist der Iran eben auch kein Millimeter entgegengekommen. Also wir waren schon mal mehrfach an diesem Punkt seit Donald Trumps Amtsantritt, wo man sozusagen, sie sitzen an einem Tisch und reden. Ja. Und das finde ich gerade das Schwierige, dass jetzt diese, also weil was soll jetzt noch kommen? Donald Trump hat diese maximale Drohung auf den Tisch gelegt. Also was soll noch darüber hinaus passieren, damit der Druck erhöht wird? Ja, also es wirft eigentlich, was Sie sagen, wirft gerade die Frage ab, haben die irgendwas gewonnen? Wer, die USA? Ja. Naja, also ich kann immer nur sagen, also, und das habe ich auch vor einigen Wochen schon argumentiert, es gab strategische Pro-Punkte sozusagen oder Punkte, die dafür sprachen, das Regime anzugreifen. Also es gab einen Konsens. Aber ist jetzt irgendwas gewonnen an dem Punkt? Schauen Sie, der Punkt ist doch der, das ist immer die Logik. Das ist die Logik bei den Kriegen, die Israel führt, insbesondere gerade im Libanon. Das ist aber auch die Logik bei dem Irankrieg. Wenn es klappt, dann wird uns die Welt feiern. Wenn es nicht klappt, das ist nicht unser Problem. Diejenigen, die Konsequenzen tragen, sind die Nachbarstaaten Irans, ist die Zivilbevölkerung in Iran. Wenn das Regime jetzt noch repressiver wird und knallhart gegen die Menschen vorgeht, die da protestiert haben, und auch gegen andere, die eventuell könnten, die Zivilbevölkerung im Libanon. Das ist immer diese imperiale Logik, ich kann meine Interessen absichern. Ich kann damit leben, mit meinen Öl- oder Gasreserven, mit meinem Iron Dome, was auch immer ich zur Verfügung habe, um meine eigenen Sicherheitsinteressen zu bedienen. Aber die anderen sind diejenigen, die Konsequenzen tragen, wenn es nicht klappt. Und es war auch in diesen ganzen Briefings offensichtlich klar von Anfang an, Israelis den Amerikanern sehr optimistisch verkauft haben, das, was sie alles machen können in Iran, und dass das alles ganz schnell gehen würde. Aber auch allen Seiten klar, den Israelis und den Amerikanern, ob das iranische Regime stürzen wird, ob es einen Regimewechsel geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Wir können garantieren, dass wir es schaffen, das Raketenprogramm zu schwächen. Wir können das Atomprogramm zurückwerfen, was man auch unter anderem durch den Angriff auf Forschungszentren und Universitäten getan hat. Aber das andere, die positiven Konsequenzen, die möglicherweise daraus entstehen können für die Bevölkerung, das werden wir nicht garantieren. Und das ist im Zweifelsfall auch nicht unser Bier. Und das ist tatsächlich zynisch. Weil Sie gerade sagten, ein Regimewechsel, ich meine, das ist fast ein 100-Millionen-Volk. Wir erinnern uns, er hat dann gesagt, geht auf die Straße, holt euch jetzt eure Macht zurück und sorgt dafür, dass diese Regierung stürzt. Jetzt ist ein guter Teil dieser alten Führung tot, umgebracht. Mhm. Der eigentliche Bluthund ist immer noch da, der Justizminister. Das ist interessant, ja. Sie sprechen von Mohsen Ejei. Ja, ich habe den Namen nicht drauf, aber ich weiß, dass das jemand ist. Ja. Also wenn es einen gibt, der sozusagen symbolhaft für diese brutale Unterdrückung dieses Regimes steht, dann der. Die Figur, die seit den 80er Jahren da als Geheimdienst, als Kleriker, als Geheimdienstler, als Vertreter der Revolutionsgerichtsbarkeit an sehr, sehr vielen Menschenrechtsverbrechen beteiligt war, definitiv, und auch für die rigorose Aburteilung, Todesstrafen plädiert hat, die auch durchgeführt hat. Jemand, der auch der Ansicht ist, dass diese Abschreckungsjustiz notwendiger Teil der Islamischen Revolution ist und der Aufrechterhaltung der Islamischen Republik, der ist noch da. Viele andere Figuren wurden von Israel, insbesondere von den Israelis, umgebracht. Aber diese Figur, mit der hat man sich anscheinend nicht sehr viel beschäftigt. Nun kann das verschiedene Gründe haben. Man hat verschiedene Figuren getötet, die eigentlich für Verhandlungskompetenz standen. Und das erweckt auch den Verdacht, dass möglicherweise man hier verhindern wollte, dass es zu früh zu einer Einigung kommt, wie wir sie jetzt auf dem Tisch liegen haben. Aber die Frage ist ja, ist das iranische Regime noch da oder ist es nicht da? In der Welt von Trump hat es sich dadurch verändert, dass man die Köpfe abgeschlagen hat. Und die nachgerückt sind und nachgewachsen sind, die auch Teil, also der DNA der Islamischen Republik sind, wie zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von Teheran, ein Revolutionsgardist Ghalibaf, der eine sehr herausragende Rolle jetzt spielt, auch rhetorisch, auch politisch, um das System zusammenzuhalten. Der Sohn von Khamenei ist jetzt nominell zum obersten Führer. Wo ist der? Weiß Ihre Quelle, wo der steckt? Nein. Es gibt Berichte darüber, dass er sich in medizinischer Behandlung befindet, in Teheran, in Qom. Andere behaupten, dass er nicht mehr am Leben wäre. Ich halte das für unwahrscheinlich. Sagen, dass er in Moskau ist, habe ich. Das halte ich für unwahrscheinlich, denn so wird das System, glaube ich, seine eigenen Anhänger auch nicht zum Narren halten. Wie kann es sein, bevor wir gleich noch einmal detaillierter auf Amerika kommen, dass der Mossad, von dem man weiß, also wenn jemand wirklich dieses ganze System unterwandert hat, infiltriert auf allen Ebenen, dann sind es die Israelis. Die wissen unglaublich genau, was im Inneren von Iran vor sich geht. Wie können die zu so einer Fehleinschätzung kommen? Die Israelis haben das nicht falsch eingeschätzt. Naja. Ich glaube nicht, dass die Israelis wussten, wie das Regime reagieren würde. Aber war denn auch klar, dass du sozusagen den einen ausschaltest und dann ist der andere direkt wieder da? Also denk die schon. Sind ja nach wie vor intakt. Ich denke schon. In solchen die Philosophie bei sowas ist immer, man stößt den ersten Stein an und schaut dann, in welche Richtung die Dominosteine kippen. Es könnte auch anders passieren. Die Israelis sind immer sehr optimistisch in ihrer Annahme, auch sehr, deshalb sind sie auch wagemutig. Mhm. Aber man muss hier, glaube ich, relativ zynisch sagen, man hat den Amerikanern das so verkauft, dafür, dass sie dann auch mit in diesen Krieg einsteigen. Mhm. Und für die israelische Führung ist es nicht so wichtig, ob das iranische Regime gestürzt wird oder nicht. Da ging es um andere Faktoren. Da ging es um politische, aber auch um militärische Faktoren. Und wenn es einen Regimesturz gibt, wunderbar, aus israelischer Perspektive. Wenn nicht, dann haben die anderen Pech gehabt. So, Frau Maritz, auch die Amerikaner, da gilt ja das Gleiche, wissen unglaublich viel. Ja. Die konnten diese ganzen Dienste nicht antizipieren, was da passieren würde. Also A, was das System angeht, was die Revolutionsgarden angeht, was die Frage angeht, wer ersetzt die entscheidenden Köpfe. Aber auch die Frage, was passiert, wenn wir das tun in ökonomischer Hinsicht, Straße von Hormuz beispielsweise. Warum konnte man das oder hat man das nicht wirklich so antizipiert, dass klar war, das ist ein Ding, das kannst du so auf traditionelle Weise nicht gewinnen? Also ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, weil wirklich zwei sehr unterschiedliche Situationen. Mhm. Aber wir hatten ja schon mal die Diskussion über ein Geheimdienstversagen, und zwar nach dem 7. Oktober. Mhm. Also es wäre jetzt auch nicht ganz neu, also auch wenn Sie sagen, dass die Geheimdienste diese Situation jetzt nicht falsch eingeschätzt haben, aber es wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass es eine falsche Einschätzung gab nach den Hamas-Angriffen gegen Israel. Im Fall der USA ist es ganz klar so, dass wir... wir haben eine komplette Neubesetzung der Geheimdienste unter Donald Trump. wir wissen, dass das Verhältnis der obersten Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard mit Donald Trump gerade nicht das Beste ist. Also sie steht, weil sie sagt, das Motiv, das ihr ständig anführt für diesen Krieg, also die stehen kurz vor der Bombe, das ist Bullshit. Das ist sie Quatsch. Ist eine der wenigen noch verbliebenen Hardcore-Isolationisten in der Trump-Regierung. Sie steht, wenn man mehreren Quellen und auch offen in US-Medien glaubt, auch auf der sozusagen Abschlussliste, was mögliche Entlassungen angeht. Also ich, und da komme ich auch wieder zurück auf diesen Punkt der Koordinierung der Informationen im Weißen Haus. Also der sogenannte Nationale Sicherheitsrat im Weißen Haus, der genau das alles zusammenführen soll. Pentagon, Außenministerium, Geheimdienste, Weißes Haus, Stabschef, Präsident, Vizepräsident, der all das bündeln soll. Donald Trump hat 2/3 entlassen. Es gibt diesen Apparat in der Schlagkraft nicht mehr. Man weiß manchmal auch gar nicht, ob diese Informationen, wenn es sie denn gibt, kanalisiert überhaupt noch die richtigen Personen erreichen. Also wir müssen das, und da reden wir nochmal ganz basic von der größten Militärmacht der Welt, von der wir manchmal nicht wissen. Wir haben zwischendurch in den letzten Monaten auch die Situation gehabt, dass teilweise europäische Diplomaten, Top-Diplomaten, deutsche Top-Diplomaten nicht den Draht ins Pentagon oder Außenministerium gefunden haben, weil man nicht genau wusste, wen man anrufen soll. Also in diesem Zustand sind wir. Wahnsinn. Also das muss man sich einfach in dieser Weltlage vergegenwärtigen, dass diese Drähte auch vielleicht nicht mehr so ungestört laufen. Ich glaube, diese Welt der Geheimdienste ist oft, hat das mal jemand verglichen mit Filmausstattern. Mhm. Wenn sie so Props haben für die Ausstattung von Filmen, zum Beispiel Kostüme, viele Statisten, dann ziehen sie dem ersten ein sehr, sehr detailliertes historisches Kostüm an mit allen Details. Und wenn der das dann trägt im Vordergrund, dann denkt man, dass die anderen, die möglicherweise irgendwelche Lappen tragen, genauso angezogen sind. So, und das ist oft so. Weil sie in der Unschärfe verschwinden. Genau, es gibt so bestimmte Aktionen, die sind extrem detailliert und auf die sind die Geheimdienste sehr, sehr stolz. Und die werden mit einer Brillanz durchgeführt. Und das Maduro alle sagen, wow, ist das Beispiel. Das, ne? Ja, aber auch Operationen, von denen man im Detail gar nicht so viel mitbekommt. Und dann gibt es eben auch viele andere, wo die Geheimdienste im Dunkeln tappen. Die Tatsache, dass dieser Zeitpunkt gewählt wurde für den Angriff, hat ja damit zu tun, dass man offensichtlich nachrichtendienstliche Informationen hatte, dass Khamenei und seine Getreuen sich da alle versammeln würden. Sonst wäre der Krieg nicht an diesem Tag losgegangen. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass da das Purim-Fest war oder was Netanyahu erzählt hat oder dass die Iraner am nächsten Tag die Atombombe gehabt hätten, sondern damit, dass man eine geheimdienstliche Option hatte. Es wurde auf den Tisch gelegt und dann wurde entschieden, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Weil die Chance kommt so schnell nicht wieder. Zwei Dinge müssen wir noch kurz besprechen. Mhm. Vielleicht zunächst die Frau Meyritz. Sie sagten, und das finde ich interessant, da ist einer, der mit Hilfe seiner Rhetorik, mit seiner Art zu sprechen, mit seiner Überzeugungskraft, bisher immer in der Lage war, zumindest 80% der Widersprüchlichkeiten entspannt abzuräumen. Man hatte das Gefühl, die folgen dem, dieses Magerlager, egal was er erzählt. Mhm. Weil er auch immer wieder in der Lage war, sozusagen die richtigen Punkte auch zu adressieren. Ne? Jemand wie Trump hat ja auch viele rationale Punkte, die er auch richtig adressiert. Mhm. Das gehört ja immer zum ganzen Bild dazu. Sie sagen, jetzt ist er das erste Mal in der Situation, dass Rhetorik und Realität so weit auseinanderfallen, dass du es einfach nicht mehr zusammenkriegst. Was macht das mit seiner Glaubwürdigkeit? Naja, ein Präsident, der vor allem deshalb gewählt wurde, weil er Wirtschaft und Migration in den Mittelpunkt gestellt hat und versprochen hat, ich rette euch quasi vom beiden Kamala Harris Regiment, die euch wirtschaftlich schlechter haben dastehen lassen. Und die euch in aberwitzige Kriege irgendwo in einem Wüstensand führen. Dass das 15 Monate nach Amtsantritt, dass er das aufs Spiel gesetzt hat, diese Glaubwürdigkeit an der Stelle, das ist natürlich, also er hat das ja auch gemerkt, in seiner Rede letzte Woche, er hat ja dann eine Ansprache an die Nation gehalten, hat er gesagt, wird sozusagen kurzer Schmerz, aber dann wird alles gut. Also irgendein Berater wird zu ihm durchgedrungen sein. Wir müssen, also zwei kurze Sachen dazu. Wir müssen A feststellen, die große Absetzbewegung von Donald Trump gibt es nicht. Also immer noch 80% der Republikaner unterstützen ihn. Das größere Problem für ihn und für seine Partei ist, dass quasi dieses Reservoir an unabhängigen Wählern, an jüngeren Wählern, an Leuten, die ihm sozusagen, die ihn auch das erste Mal 2024 gewählt haben, dass die schon nicht mehr überzeugt sind und sagen, in welche Richtung geht das denn jetzt hier? Und das könnte für die Midterms wiederum ein Problem werden. Die Hardcore-Anhänger, also weil Sie gerade sagten, egal was komme, er wird immer noch weiter überzeugen, diese Hardcore-Anhänger, die werden auch, glaube ich, bei ihm bleiben, wenn er noch Kuba bombardiert. Aber diese Zahl, also wir nähern uns, was die Zustimmungswerte angeht, immer weiter dieser Zahl der Hardcore-Anhänger. Also ich glaube, die sind inzwischen insgesamt in ganz Amerika bei irgendwie 36% Zustimmungswerte, 37%, das ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr wenig. Und die sind es aber im Kern noch. Die sind es im Kern noch. Viel mehr ist da nicht mehr. Viel mehr ist da nicht mehr. Und das ist natürlich, ich glaube, also ich habe mich so lange mit ihm beschäftigt und dieses... Ich glaube, manchmal ist es so eine Art Endgame für ihn, weil er nicht mehr viel zu verlieren hat. Er kann seine Partei quasi in den, jetzt mal sehr dramatisch gesagt, in den Abgrund stürzen, wenn sie, was weiß ich, beide Kammern verlieren und die Demokraten die nächste Präsidentschaftswahl. Er kann die Karrieren von J.D. Vance und Marco Rubio vermasseln. Er kann die Welt in Destabilisierung stürzen. Aber er selbst... Er wurde zweimal zum Präsidenten gewählt. Mhm. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte, außer den Friedensnobelpreis. Mhm. Was hat dieser Mann noch zu verlieren? Diese Frage muss man sich doch bei jeder Entscheidung stellen, die er jetzt trifft. Ich glaube, wir werden wesentlich später erfahren, wie viele Leute aus diesem Umfeld an den Ölpreisschwankungen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, richtig Kasse gemacht haben, an den Finanzmärkten mit Optionsscheinen, weil sie wussten, dass die und die Ankündigung irgendwann dann erfolgen würde. Das geht auch für Sie, ne? Bitte? Mit dem Wissen von vor zwei Tagen. Genau. Ja, ich bin an der Börse nicht so aktiv. Ja. Aber ich glaube, das tatsächlich wird, das werden wir noch erfahren. Und da muss man auch sagen, es gibt Leute, für die ist das irrelevant. Die sagen, na gut, ob da irgendwo die Straße von Hormuz blockiert wird oder nicht. Chaos auf der Welt schafft immer Opportunities. Und so denken diese Leute. Ich habe kurz vor der Sendung noch ganz kurz in diese ganz wichtig Conservative Radio in den USA, ganz wichtig, ich habe reingehört, wie die Anhänger darauf reagieren. Das ist diese Information, die wir hier besprechen, die kommen beim gemeinen Trump-Anhänger doch nicht. Also das ist denen ja auch vollkommen egal. Also oder die in einer amerikanischen Talkshow vergleichbar. Ist schon klar, aber was passiert da gerade? Sehen wir da sozusagen das Ende von Trump oder sehen wir das Ende von MAGA? Mit anderen Worten, trennt sich das gerade? Also existiert diese Bewegung, die er ins Leben gerufen hat, existiert die mittlerweile quasi unabhängig von ihm? Und sind die neuen starken Leute, ich glaube Pete Hegseth gehört jetzt nicht dazu, aber jemand wie J.D. Vance, ist doch jemand, der sich erkennbar warm läuft. Ja, er war nie, also aus meiner Sicht war J.D. Vance nie weg. Er wird ja auch immer gerne mal belächelt und dann gibt es lustige Internet-Memes über ihn und dass er irgendwie jetzt ins Hintertreffen geraten wird. Also daran habe ich nie geglaubt. J.D. Vance ist so eine wichtige Figur für die MAGA-Basis. Die lieben auch sozusagen diese Familie. Er kriegt jetzt das vierte Kind, also dieses, was, also seine Familie wächst. Das ist ganz, ganz wichtig für Anhänger, dieses Bild. Was ich damit sagen will, Ende. Und wenn der jetzt in Pakistan was Substanzielles erreicht, dann ist er doch der große Friedensbringer. Das ist das eine, außenpolitisch, aber auch innenpolitisch. Er wird irgendwann in der schwierigen Situation sein, wenn er quasi der Favorit ist, was er in Umfragen ist, wenn Trump nicht mehr ist, dann wird er in der schwierigen Rolle sein, sich von Trump zu distanzieren, was zum Beispiel den Irankrieg angeht. Wir erinnern uns, Kamala Harris musste sich von Joe Biden distanzieren und das hat auch nicht gut geklappt. Und gleichzeitig eine eigene Stimme zu finden. Aber die Frage... Das Ende von Trump, die Nachfolgedebatte beginnt. Ja, die Republikaner könnten die Kammern verlieren. Ja, es ist seine letzte Amtszeit. Aber das Ende des Trumpismus ist das nicht. Und America first. Genau, glaube ich auch. Noch lange nicht. Und letzte Frage an Sie, Herr Gerlach. Die Region, über die wir sprechen. Was macht das mit dem Ansehen der Amerikaner dort? Wie verschiebt das die Machtverhältnisse? Was ist die Konsequenz aus alledem? Also, das ist nicht überraschend, wenn ich sage, dafür ist es zu früh, als Historiker irgendwie Urteile zu fällen. Aber und die Amerikaner bleiben die mächtigste Militärmacht der Welt. Und gerade die Entschlossenheit im Vorgehen, auch die Unberechenbarkeit, sorgt natürlich dafür, dass alle immer darüber nachdenken, die Amerikaner immer in all ihre Entscheidungen mit einpreisen. Aber ich glaube, wir werden eine Verschiebung der Allianzen erleben. Wir werden in der Golfregion erleben, dass man sich nicht mehr auf den Schutz der Amerikaner verlässt. Ich denke auch, dass die Unterstützung für die Politik Israels in Amerika in Frage gestellt werden wird. Jedenfalls für die Politik der derzeitigen Regierung und diejenigen, die ihr folgen, in demselben Geist. Und das sind große dramatische Konsequenzen. Aber Fakt ist auch, dass man sich, glaube ich, hier in Deutschland über diese Entwicklungen Gedanken machen muss, und wirklich dann auch sich nicht hinstellen kann, wie es manche Politiker tun, sagen, naja, das ist irgendwie zwar vielleicht nicht mit dem Völkerrecht vereinbar, aber es ist eigentlich in unserem Interesse. Also dieses Paralleluniversum, sich da einzurichten und zu sagen, das wird schon alles gut werden, dafür habe ich kein Verständnis. Und ich denke, für diese Entwicklung muss die Politik in Deutschland auch sensibel sein. Das hat alles sehr, sehr unmittelbare oder mittelbare Konsequenzen. Also, weil genau darüber reden wir hier auch in der Sendung schon die ganze Zeit. Über diese seltsame Paradoxie, die es da gibt und diese Widersprüchlichkeit. Also verstehe, wenn man sagt, wir wollen da nicht mitmachen. Aber zu sagen, das ist nicht unser Krieg, er ist es längst. Also ich habe die Vermutung, dass selbst in der letzten Nacht die Bundesregierung sich da mal ein Herz gefasst hat und die Amerikaner vielleicht mal darauf hingewiesen hat, dass man, wenn tatsächlich Trump seine Drohungen wahr machen würde, man die Rammstein-Basis nicht zur Verfügung stellt. Das würde man niemals öffentlich sagen, weil man natürlich... Sie glauben, dass da im Hintergrund so etwas... Ich denke, dass da schon... Dass das schon gibt's, ja. Ah, ja. Wurde auch von, teilweise öffentlich schon gesagt. Aber dass man tatsächlich wirklich an die Amerikaner da herangetreten ist, das wird man nicht öffentlich sagen. Können auch, weil das natürlich... Wir haben ja Sie hier. Sie für die NATO. Also wie gesagt, ich habe darüber keine Informationen, aber ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert ist. Andere Staaten haben es längst gemacht, wie auch Frankreich und Italien sind da aufgewacht, Spanien sowieso. Wenn man es nicht öffentlich gemacht hat, kann man im Nachhinein ja dann auch sich zugute halten. Es hat trotzdem was gebracht oder eben vielleicht auch nicht. Aber ich denke schon, trotzdem ist die Haltung hier der Ernsthaftigkeit der Situation wirklich nicht angemessen. Es geht nicht, dass deutsche Politiker uns erzählen, dass Migration aus dem Nahen Osten unser größtes Problem ist und gleichzeitig Politik gutheißen, die für die wirklich eine der größten Fluchtbewegungen in Gang setzen kann. Im Libanon sind gerade 100.000 Menschen, vielleicht 1 Million auf der Flucht. Die Zahl, die ich kenne und die Zerstörung heute geht unvermindert weiter. Von der wirtschaftlichen Situation und den Folgen für die Industrie, die Verhinderung von der Erholung der Industrie und so weiter, brauchen wir gar nichts reden. Da kann man als Politiker sich hinstellen, zu sagen, wir wollen eigentlich das, aber das, was diese Politiker machen, ist im Zweifelsfall in unserem Interesse. Das geht nicht zusammen und ich glaube, das kann man auch niemandem, man kann die Leute nicht für dumm verkaufen. Exakt das Gefühl, das ich auch schon die ganze Woche versuche, hier zu artikulieren. Wir könnten noch 2 Stunden weitermachen, sollten wir bei Gelegenheit fortsetzen. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update mit den neuesten Entwicklungen. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.